Matze, der Maler, früh am Morgen, Augen rot, doch ohne Sorgen. Nicht vom Kiffen, nein, oh nein, Yoga macht er den ganzen Tag allein. Matthias nimmt keine Drogen, nein, malt und denkt, das ist sein Schein. Doch die Leute denken, er wär drauf, Matze, der Maler, kennt den Lauf. Pinsel schwingt der Farben, Pracht, denkt nach Tag und Nacht. Doch die Nachbarn, sie tuscheln leis, Matze ist high, so ein Scheiß. Matthias nimmt keine Drogen, nein, malt und denkt, das ist sein Schein. Doch die Leute denken, er wär drauf, Matze, der Maler, kennt den Lauf. Hast du was geraucht? Die Frage steht. Matze verdreht die Augen, wird nicht recht gesehen. Er nimmt keine Drogen, das ist Fakt. Doch die Leute glauben's einfach nicht, die Taktlosigkeit packt. Matthias nimmt keine Drogen, nein, malt und denkt, das ist sein Schein. Doch die Leute denken, er wär drauf, Matze, der Maler, kennt den Lauf. Matze, der Maler, steht am Morgen, Augen rot, doch ohne Sorgen. Er raucht nicht, kifft nicht, nein, Matze ist clean, lasst ihn sein. Steht am Morgen, Augen rot, doch ohne Sorgen. Er raucht nicht, kifft nicht, nein, Matze ist clean, lasst ihn sein.